Mein erster Rap-Song ist vom Wu-Tang Clan gewesen. Wusste damals als Stand bei every Statement, das stated. Doch dann switch ich 100 Mal mein Style in den Songs. Zuerst Battle, dann lustig, dann mach ich ein auf Boss. Lieder, die ich keinem zeige, handeln gern einmal von wahrer Liebe. Doch ich bleib echt und schreib Rap über Scheiß, den ich grad so fühle. Ich verliere nie den Anstand und fang an, über Mama zu labern. Verstelle mich nicht, damit man denkt, er ist echt hot. Bei manchen meiner Songs steh ich wirklich kurz vom Selbstmord. Wenn ich andere Rapper feier, kann es sein, dass ich ein Feed hab. Mach ich dann auf Babo, fühle ich mich unbesiegbar. Das ist Prüfung bestanden oder weiter im Job. Dann schau ich straight in den Himmel, frag mich, wie geil geht es denn noch? Wir marschieren Richtung, du warst wohin? Wir heulen ins Doppelschmutz, du warst wie sie, wir marschieren Richtung, du warst wohin? Wir heulen ins Doppelschmutz, na, na, wir marschieren Richtung, du warst wohin? Wir heulen ins Doppelschmutz, du warst wie sie, wir marschieren Richtung, du warst wohin? Dann kam die Freestyle-Cypher. Doch ich hör ganz schnell auf, weil ich merkte, dass in Österreich der ganze Street-Scheiß nicht geil war. Ich bin Wiener Meister und ich droppe meine Zeilen, um das Volk zu irritieren wie ein Bibelschreiber. Eines kann ich gleich versprechen, das macht es dir nicht leichter. Jeder Klick ist tough, der kämpft, ich nenn die Single Fight Club. Einfach wird es niemals sein, doch ich bekam Support von einem doppelten Rapper aus seinem kleinen Kultor. Danke auch an Danix, krasser Support, ich feier deinen Humor und ich respektiere deine Rap-Skills. Jetzt steh ich also hier mit 21, zwei Jobs, Rap-Studium und keine Angst, bitch, den Head of Department, du bist der Penner, du Arschloch. Verstell dich einfach weiter und schreib jämmerliche Punches. Wenn's mich wieder überkommt, zieh ich an der Bronx mit der Realness meines Falls noch ein Freezy einen Song. Wir marschieren Richtung, du warst wohin? Wir heulen ins Doppelschmutz, du warst wie sie. Wir marschieren Richtung, du warst wohin? Wir heulen ins Doppelschmutz, na, na. Wir marschieren Richtung, du warst wohin? Wir heulen ins Doppelschmutz, du warst wie sie. Wir marschieren Richtung, Freezy und Metalls, was für die Ohren und die Augen. Theoretisch und praktisch sam Maki born, um euch zu taugen. Eine andere Musik, keine Punchlines wie beim Battle, sondern ironisch was zum Arschern wie beim Metal. Sam independent, in Österreich unabhängig, greifen Themen auf, besser Rhymes und grenzgängig. Wann andere Leute den Mund aufmachen, um's besser zu wissen, ist es sinnvoll, wieder andere Rapper zu dissen. Die auf Scheck kloppen kann, um mehr an Hype zu behalten. Und sie bei Vernetzung denken, ihr habt grad Zeit für die Schultern. Sie begreifen das heute nicht, gemeinsam die Hand nehmen und zur Dance gehen. Auf das Bär, mein Maschau, Kind. Ich bin gewillt, was zu bewegen, nach Wanderfelsen Schweiß. Wo immer Verstärkung, die pompös am Start ist. Egal ob Solo, Freeze, mit Heizen, es ist Einheit. Wir machen es einfach, nehmen es so rap-technische Freiheit. Wir marschieren Richtung, du warst wohin? Wir heulen ins Doppelschmutz, du warst wie sie. Wir marschieren Richtung, du warst wohin? Wir heulen ins Doppelschmutz, na, na. Wir marschieren Richtung, du warst wohin? Wir heulen ins Doppelschmutz, du warst wie sie.